So, schönen guten Abend. Es ist 21 Uhr. Willkommen beim Dicken Engel zum Thema Landtag 2 Schleswig-Holstein. An sich müsste Patrick Breyer auch demnächst noch kommen. Derzeit begrüße ich auf dem Podium Michael Ebner, Paki, Carsten und Steffen. Schönen guten Abend. Hallo zusammen. Hallo zusammen, grüßt euch. Jo, ebenfalls schönen guten Abend. Jo, hallo. So, ich habe eine kleine Mumble-Umfrage gemacht wegen, Twitter-Umfrage gemacht wegen des Themas. Und das soll heute die Landtagswahl Schleswig-Holstein sein, die ja gestern stattgefunden hat. Da hatten wir eine Zweidrittelmehrheit, ziemlich lässig. Von daher machen wir das Thema heute auch. Ja, Paki, fang doch mal an. Erzähl doch mal so über deine Impressionen. Jetzt habe ich gerade deine Umfrage gesucht. Die habe ich gar nicht gesehen. Wo ist sie denn? Hast du einen Link? Twitter-Link? Oh mein Gott, ja, ich gehe wühlen. Okay. Sekunde. Gut. Ja, ich fange mal vorne an. Also ich habe ja den schleswig-holsteinischen Wahlkampf auch schon ein bisschen länger begleitet, jetzt aus der Ferne und dann eben auch vor Ort. War letzte Woche in Kiel, Schleswig und Flensburg auf der Straße. Wir haben thematisch auf Bundesebene, haben wir immer mal wieder mit Patrick und den Schleswig-Holsteinern Aktionen gemacht, wie zum Beispiel jetzt diese Funkzellenabfrage, die großenteils positive Resonanzen gegeben hat, aber keine Presseerwähnung, leider. Auf der Straße war die Resonanz von den Wählern durchweg positiv, bis auf eine Frau, die irgendwie an uns vorbeigelaufen ist und über uns geschimpft hat, aber ansonsten waren die Leute, mit denen wir gesprochen haben, alle sehr dankbar. Das Problem war die folgende Antwort, wenn wir gesagt haben, bitte wählt uns und gebt uns eure Stimme, dann kam halt, ja, das ist ja verschenkt. Ihr seid ja nicht in den Umfragen und ihr kommt eh nicht rein, also lohnt sich das gar nicht, euch zu wählen. Und manchmal ist es uns gelungen, die Leute davon zu überzeugen, wie wichtig das ist, dass wir trotzdem eine Stimme bekommen und dass es nicht verschenkt ist und dass es den anderen ja auch wehtut. Aber das war so letztendlich einhellig die Meinung, wenn du nicht einen eigenen Balken in Umfragen hast, ist es unglaublich schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass es irgendeinen Impact hat. Das Problem haben natürlich andere Parteien auch. Die schleswig-holsteinischen Piraten haben, das habe ich dann auch in meiner kleinen Ansprache gestern Abend in der Pumpe, in dem Wahlkampflokal gemacht, wo die ihre Party gemacht haben, einen sehr, sehr engagierten Wahlkampf mit einer kleinen Truppe gemacht, ähnlich wie im Saarland, ein bisschen mehr Leute natürlich. Man muss sagen, die Fraktion hat großes Lob bekommen, also seitens der Presse, seitens der anderen Parteien und auch seitens der Leute, die wir so auf der Straße getroffen haben. Aber das hat halt nicht gereicht. Und ich habe natürlich dann gestern Abend keine Wahlanalyse gemacht oder keine Wahlkampfkritik, sondern habe die Leute erstmal gelobt und mich bedankt. Und Patrick Breyer kam dann noch später aus dem Landtag dazu. Und wir haben versucht, das Ergebnis nicht schön zu reden, sondern eben ja in irgendeiner Form anzunehmen, das irgendwie erstmal sacken zu lassen. Und ich habe mich als Bundesvorstand natürlich auch erstmal im Namen meiner Kollegen und der ganzen Partei bei ihnen bedankt. Habe viele Gespräche geführt mit den einzelnen Leuten. Teilweise waren sie sehr enttäuscht, teilweise haben sie sowas erwartet. Bevor ich jetzt anfange zu schwurbeln, ihr könnt euch vorstellen, dass die Stimmung nicht besonders gut war. Ich möchte aber auch dazu sagen, und das haben mir die schleswig-holsteinischen Piraten auch noch mit auf den Weg gegeben, dass wir heute Abend noch nicht sowas wie eine Wahlkampf- oder Wahlanalyse machen sollten, sondern dass wir unsere ganze Konzentration, unsere Energie darauf legen, dass das Ergebnis in NRW besser wird. Wir haben jetzt in Schleswig-Holstein 1,2% geholt. Wenn wir in NRW 1,5 oder 2 oder mehr holen, dann kann es durchaus als Tendenz nach oben, als Verbesserung angesehen werden. Und das sorgt für eine Menge Motivation. Und darum bitte ich einfach, dass wir heute Abend noch nicht in die Tiefenanalyse gehen und dann die volle Kritikladung auch über die Schleswig-Holsteiner auskippen, wie auch immer das geartet sein sollte, sondern dass wir jetzt erstmal überlegen, wie können wir auf die letzte Woche, die letzten Meter den NRWlern noch was Gutes tun, wie können wir die pushen, wo können wir denen helfen. Das ist auch als Aufruf dazu verstehen, wenn ihr nächste Woche Zeit habt, fahrt nach NRW, geht mit auf die Straße und unterstützt die Leute da, weil die machen einen ähnlich engagierten und fetten Wahlkampf mit wenig Ressourcen. Und ich denke, der heutige Abend sollte das da denen noch helfen und nicht irgendwie stören. Nö, hat ja auch im Prinzip niemand so geplant. Den Link zu meinem Tweet mit der Umfrage habe ich mal in den Pad-Chat gepastet. Ja, machen wir doch mal mit Carsten weiter. Deine Eindrücke. Tja, meine Eindrücke. Also, wenn man es realistisch betrachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch nicht von 5% ausgegangen, so traurig das klingen mag. Ich bin aber froh, dass wir hier ein Ergebnis erzielt haben, was halt überein liegt. Traurig finde ich halt ganz einfach, wenn man sich die Arbeit der Fraktion alleine mal anschaut, was dort geleistet wurde. Man muss ja auch bedenken, das ist ja auch für die Menschen, die diese Tätigkeiten wahrgenommen haben, das erste Mal gewesen. Wir haben also keine Profis, so wie wir das auch nicht sind, in diesen Funktionen gehabt. Es gab natürlich Reibereien und Einarbeitungsphasen und trotz allem wurde viel bewegt. Es wurde gut gearbeitet und man verliert dann über diesen Zeitraum, jetzt bei dieser Wahl, gut 7% an Zustimmung. Und da stellt sich dann für mich die Frage, wie, mit welcher Erwartungshaltung ist der Wähler, der uns damals diese Zustimmung in Schleswig-Holstein gegeben hat, herangegangen und haben wir den enttäuscht? Was ist passiert? Also für mich ist es sehr, sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Also eine Wahlanalyse kann es selbstverständlich heute nicht geben, woher auch. Ich denke, das ist viel ausführlicher aufzuarbeiten im Nachgang. Und Paki hat natürlich recht, wir haben NRW noch vor der Tür als Wahl jetzt am nächsten Wochenende. Auch da haben wir das dieselbe Konstellation, auch dort wurde gut gearbeitet und über Jahre hinweg. Es ist ja nicht so, dass sich Menschen dort hingesetzt haben und gesagt haben, wir lassen das einfach mal über uns ergehen und kassieren das Geld und dann ist schön. Ich habe heute mal Einblick nehmen dürfen in Aussagen der AfD und es ist für mich völlig unverständlich, wie ein reell denkender Mensch dieser Partei auch nur eine Stimme geben kann, weil da so viel krudes Zeug in den Leitlinien und in den Grundsatzprogrammen drinsteht, die sich dermaßen widersprechen oder unrealistisch sind, so dass ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie auf der einen Seite gute Arbeit abgestraft wird, indem man sie einfach nicht wieder wählt und ideologische Spinner in einen Landtag gewählt werden. Für mich völlig unverständlich. Ja, danke schön. Dann ist inzwischen auch Patrick Breyer da. Schönen guten Abend, Patrick. Ja, hallo. Entschuldige die kleine Verspätung. Aua. Irgendwie solltest du am Sound noch ein bisschen was machen. Es scheppert ein wenig. Sorry, jetzt müsste es gehen. Oh ja, viel schöner. Du hast ja gesagt, du hast an und für sich nur bis um 9:30 Zeit, um so ein bisschen Fragen zu beantworten. Dann nehme ich jetzt einfach mal die Wortmeldungen am Mikro und dann gucken wir mal, ob da Fragen an dich sind, okay? Gern. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob Sebastian oder Michael zuerst da war. Ich fange einfach mal mit Michael an, der steht oben. Ja, das ist auch korrekt und es passt insofern, weil ich gerne das aufgreife, was Carsten eben angesprochen hat oder die Frage, die er in den Raum gestellt hat. Und Patrick, schön, dass du da bist, weil du kannst dann sicherlich was dazu sagen. So, ganz kurz, mein Einstieg in die Piratenpartei war der Bundesparteitag in Neumünster, eine Woche vor der Landtagswahl damals. Und ich bin dann gleich die Woche da geblieben und habe so meine ersten Wahlkampferfahrungen als Nobody, als Bürger, den das interessiert, miterlebt. Und eine recht einschneidende Erfahrung war, dass ich dann mit einem Direktkandidaten am Infostand war und so weiter. Das war alles okay. Und der Kandidat hatte dann eine Podiumsdiskussion von einer Zeitung. Ich bin dann natürlich gerne mit in die Veranstaltung gegangen. Die Vorbereitung auf diese Podiumsdiskussion war ein Nachschlagen im Wahlprogramm, halbe Stunde vorher. Und die Podiumsdiskussion selbst war so zweiteilig. Es wurden Fragen gestellt, auch an den Direktkandidaten. Eine Hälfte konnte er beantworten, das war sachlich okay. Zweite Hälfte konnte er dann nichts zu sagen, außer dass die Partei noch keine Meinung dazu hat. Und als Bürger habe ich mir gedacht, das stellt mich nicht zufrieden. Und dieser Direktkandidat hat 7% in seinem Wahlkreis bekommen. So, ich glaube, dass sachliche, fundierte Arbeit im Moment nicht das Mittel ist, um Wählerstimmen zu bekommen. Um es so etwas überspitzt zu formulieren. Als Antwort zu Carsten und Frage, Patrick, wie siehst du das? Ihr habt ja nun 5 Jahre damit gelebt. Ja, ich stimme dir dazu, Michael. Ich habe so einen ganz treffenden Kommentar heute in der Zeitung gelesen. Und da hat der Journalist irgendwie geschrieben, mit den Wahlen ist das wie an der Börse. Es kommt eigentlich nicht darauf an, was du in der Vergangenheit geleistet hast, sondern das, was für die Zukunft von dir erwartet wird. Und dass bei uns da im Moment nicht genügend Erwartungen verknüpft werden mit der Piratenpartei. Und ich denke eben, dass eine ganz große Rolle spielt, ob wir überhaupt in der Öffentlichkeit sind und vor allem, ob wir halt auch Personen haben, die gerne eingeladen werden und entsprechend Talkshow-kompatibel und affin sind. Das kann nicht jeder, ich gehöre auch nicht mit dazu, aber umso wichtiger wäre es, solche Gesichter auch wieder zu haben. Ich glaube nicht, dass es an den Inhalten liegt, sondern tatsächlich, dass wir halt im Moment nicht präsent sind, so in den bundesweiten Medien. Und viele Leute wussten auch anfangs gar nicht, dass es uns überhaupt noch gibt oder was wir überhaupt gemacht haben. Und die meisten Leute konsumieren halt überhaupt nur noch Bundesmedien, also Tagesschau, Spiegel, was weiß ich was, da rein. Und da ist, denke ich, ganz wichtig, eben auch Personen aufzubauen, die so ein bisschen ihren Bekanntheitsgrad steigern im Laufe der Zeit. Da muss man länger dabei bleiben. Aber sicherlich braucht man da auch bestimmte besondere Qualitäten. Und die sind eben auch nun mal nicht jedem gegeben. Deswegen kann man das auch keinem vorwerfen. Du brauchst halt in so einer Truppe unterschiedliche Charaktere, die einen, die im Hintergrund gute Arbeit leisten und fachlich super versiert sind. Aber sicherlich natürlich auch die Rampensäue. Ja, das ist wohl wahr. Übrigens, ich habe ja das ein oder andere von dir so in diesem Glotzkasten gesehen. Du hast dich da gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich war ziemlich begeistert, um ehrlich zu sein. Okay, Sebastian. Ich wollte eigentlich nur Danke sagen an Patrick für seinen Kampf für Bürgerrechte. Auch hier auf der anderen Seite der Republik hat man es, wenn man so die Piratenaktivitäten etwas verfolgt, auch immer recht gut mitbekommen. Also wollte einfach nur Danke sagen für die letzten 5 Jahre und nicht nur dafür, sondern auch für deine teils sehr erfolgreichen Klagen. Wenn der Bufo dann nachher Zeit hat, kann ich die Frage vielleicht jetzt schon stellen, wie seht ihr jetzt die Lage hinsichtlich Wahlantritt zur Bundestagswahl, Unterschriften sammeln? Ja, wollt ihr gleich antworten? Die Frage, ob wir sammeln wollen oder wie die Sachlage sich im Moment darstellt. Sebastian. Wie die Lage sich darstellt, weil teilweise wurde ja noch gar nicht aufgestellt und gerade die kleineren Bundesländer sehe ich jetzt auch die Personaldecke jetzt nicht so, dass da schnell gesammelt werden könnte. Also ich kann es im Moment nur aus der Sicht von Niedersachsen sagen, dass wir fleißig dabei sind zu sammeln. Aufstellungsversammlungen haben wir auch am Laufen. Von daher, wir haben in Niedersachsen auch versucht, die eigenen Mitglieder heranzukriegen, indem wir die Unterschriftenformulare verschickt haben und hoffen da noch auf entsprechende Rückläufer. Ich denke, das wird in den anderen Landesverbänden auch nicht anders aussehen. Die Quote könnte höher sein, also aus den eigenen Reihen. Das ist das, was mir so ein bisschen missfällt. Aber grundsätzlich bin ich da hoffnungsvoll, dass wir das auch noch in der entsprechenden Anzahl zusammenbekommen, dass wir das rechtzeitig abgeben können. Ich würde da gerne noch was ergänzen. Wir hatten das Thema auf dem Kandidatentreffen in Chemnitz und sind übereingekommen, dass wir 2 Sachen brauchen, beziehungsweise 3. Die eine Sache ist ein eigener Flyer, der den Leuten erklärt, warum wir Unterstützerunterschriften brauchen und auch so ein bisschen anteasert, was wir sind, wer wir sind, was wir machen. Das wird im Moment textlich und grafisch vorbereitet. Das hat die Wahlkampforga mit Jürgen, Marie und Birgit in die Hand genommen, zusammen mit unserem Texter, dem Elias. Und es wird einen Kandidatenflyer, eine Vorlage für Kandidatenflyer entwickelt, die dann direkt mit zu diesem Flyer dazugesteckt werden kann, wo die Leute sich dann nochmal jeweils präsentieren können. Diese beiden Sachen sollen jetzt in der nächsten Woche fertig werden. Also gibt es auch bestimmte Deadlines, die habe ich jetzt gerade nicht genau im Kopf, weil kümmere mich gerade hauptsächlich um den Relaunch. Und der andere Punkt ist, wir haben immer noch überlegt, ob wir von Bundesseite nochmal eben alle Mitglieder anschreiben. Das ist aber noch nicht ausdiskutiert. Da müssen wir noch überlegen. Okay, dankeschön. Ja, ich würde dann jetzt erstmal mit dem Saalmikro weitermachen, wenn es recht ist. Ist das okay? Ja, Christian. Ja, hallo, guten Abend erstmal. Ja, also eine umfassende Analyse muss noch kommen. Ich habe mir bis jetzt nur die Wahlkreise 1 und 2, also wo ich im Wahlkreis 1 angetreten bin, angeguckt. Und die Frage, warum wird Arbeit nicht anerkannt oder wie kommt das zustande? Also meine Hoffnung war, dass wir zumindest in Segeberg oder auch hauptsächlich in Glückstadt und auf Sylt einen signifikanten Unterschied zum Landesschnitt haben, weil wir da kommunalpolitisch sehr aktiv sind und auch in der Presse sehr gut wahrgenommen werden. Für Glückstadt habe ich die Zahlen noch nicht. Das weiß ich nicht, wie es da war. Auf Sylt bin ich nur im Landesschnitt, sowohl bei Erst- als auch bei Zweitstimmen. Allerdings haben wir hier eine neue Partei. Die ist von jemandem gegründet worden, für den ist das die vierte Partei. Davon hat er zwei selber gegründet und die erste hier auf Sylt direkt vor die Wand gefahren. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Für die Einberufung der Mitgliederversammlung brauchten die Beschluss des Amtsgerichts, weil der Vorstand nicht mehr handlungsfähig war. Die Reste habe ich dann übernommen und wir haben eine gemeinsame Fraktion, die haben eine neue Wählergemeinschaft gegründet. Der hat das auf Sylt folgendermaßen gemacht. Er hat eine praktisch Bürgerinitiative hauptsächlich über Facebook gegründet, die sich für Wohnraum einsetzt, finden alle gut. Fand unter anderem Björn Engholm so gut, dass er sein Gesicht für so ein Online-Plakat zur Verfügung gestellt hat. Danach hat er aus dieser Facebook-Seite Zukunft Sylt gemacht, eine Wählergemeinschaft. Rein über die Gefühle gespielt. Der sitzt theoretisch in der Gemeindevertretung und hier im Hauptausschuss, kommt kaum zu Sitzungen, wird auch kaum wahrgenommen. Das Ganze funktionierte also nur über den Aufbau von Social Media mit sehr wenig Inhalt. Und das Ganze hat jetzt nochmal funktioniert, indem er angekündigt hat, ein Bürgerbegehren, was nicht zustande gekommen ist, weil er nicht sauber geliefert hat, für den Erhalt der Geburtshilfe. Also wenn es um die Inhalte geht, hätte er einfach dazu aufrufen können, Piraten zu wählen. Das wäre kein Thema gewesen, aber es geht ihm um sich selber. Und hat dann auch wieder aus dieser Bürgerinitiative, aus den Facebook-Gruppen, die Neugründung einer Partei gemacht. Die hatten die Aufstellungsversammlung mit 52 Mitgliedern, 50 müssten sie haben von 54 Mitgliedern. Also im Prinzip sind fast alle auf der Aufstellungsversammlung erst eingetreten. Das ist ein reiner Papiertiger. Die haben, ich denke, auch mir Stimmen gekostet. Landesweit kommen die auf 0,3%, aber hier in den Wahlkreisen 1 und 2 haben die relativ viele Stimmen gekriegt. Auch ohne wirkliche breite Inhalte, ohne auch dass da, wo sie die Möglichkeit gehabt hätten, irgendwelche Arbeit dahinter steht, sondern rein über Gefühle und Online-Medien gespielte Kampagne. Das wird eine Eintagsfliege sein, aber das hat uns Stimmen gekostet, auf jeden Fall. Und leider funktioniert das. Das ist, denke ich, eines unserer größten Probleme, dass wir den Menschen erstmal klar machen müssen, was ihnen eigentlich fehlt. Auch in diese Diskussion sozialliberal oder linksliberal. Die Leute wissen noch gar nicht, dass ihnen das fehlt, weil sie mit den Begriffen immer noch Parteien verknüpfen, die das gar nicht mehr liefern, auch nicht mehr liefern wollen und auch in Zukunft nicht liefern werden. Dieses Gefühl dafür, dass etwas fehlt, was wir als Piraten geben können, das Gefühl ist nicht da. Ja, danke schön. Das nehme ich jetzt mal als Statement und dann ist TSP dran. Ja, ich will kein Statement abgeben, sondern Fragen stellen. Erstmal auch an alle einen wunderschönen guten Abend. Und zwar ein Dreierpack. Einmal, ob du darüber nachdenkst, Paki, einen Sonderparteitag einzurufen, um auch klare Visionen, klare Ziele für die Partei nochmal zu definieren. Vielleicht auch zu sagen, die Spitzenkandidaten sollten eine höhere Verantwortung übernehmen, um eben aus dem Schlamassel von 1% herauszukommen. Zweitens, stimmt es, dass du auch dafür bist, eine Namensumänderung der Partei anzugehen? Ja, und drittens, dass du auch nach Kooperationspartnern dahingehend suchst, oder sind das jetzt alles Gerüchte, Fake News oder wie auch immer? Das würde ich ganz gerne von dir wissen. Da waren noch Fragen vorher. Soll ich jetzt alles beantworten oder? Nee, ich habe einfach gedacht, ich gehe mal weiter, weil eigentlich hatten wir ja auch gesagt, jetzt erstmal die Fragen an Patrick Breyer, weil der ja nicht so lange kann. Aber mach einfach einen kurzen Rundumschlag, wenn es geht. Haki? Ja, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich will die Fragen jetzt gerade nicht beantworten, weil das ist gerade überhaupt nicht Thema. Okay. Konnte man mich nicht verstehen mit den Fragen? Frage, das steht dir vollkommen frei. Und TSP, wenn du. Aber die Fragen kamen doch rüber, oder? Ja, kamen sie. Und es ist tatsächlich so, dass es nicht ganz zum Thema gehört. Wir wollten uns heute ja über den Wahlkampf in Schleswig-Holstein unterhalten. Ja, das sind ja die Konsequenzen davon schon. Nee, an und für sich nicht. Und wie gesagt, es gehört heute auf jeden Fall erstmal nicht hierher. Wie gesagt, wenn Paki das heute nicht beantworten möchte, steht ihm das frei. Bastian. Paul, kurzer Einwurf. Paul, schick mir die Fragen nochmal per E-Mail. Ich beantworte die gerne persönlich per E-Mail. Bastian. Ja, guten Abend. Ich könnte das jetzt krampfhaft in Fragen kleiden, mache ich jetzt aber so, dass es womöglich wie ein Statement klingt. Zunächst erstmal, es wird ja mal so gesagt, ne, Wahlanalyse machen wir jetzt noch nicht, da müssen wir drüber abwarten. D'accord. Aber eine echte Wahlkampfanalyse oder Wahlanalyse habe ich bisher noch nirgends sogar. Das ist eigentlich mehr so ein nettes Gespräch. Spätestens nach der Europawahl wollten wir das intensivst machen, weil die ist ja auch nicht so gut gelaufen. Und zum Christian, ja klar, nur müssen nicht wir den anderen klar machen, sondern wir müssen vor uns selber klar machen, was uns fehlt. Ja, wir sind eine Partei und Partei sein ist eigentlich so ein Organisationsbegriff für innen und nicht für außen. Also wenn ich als Partei nach außen trete, glaube ich eher, das schreckt ab. Also so nehme ich das jedenfalls wahr. Vielleicht hat der Patrick vielleicht eine andere Wahrnehmung. Ja? Ich glaube, das geht tatsächlich über die Personen. Das haben wir früher mal anders gemacht. Es geht über die Personen, herausragende Personen, die sprechfähig sein müssen. Da müssen wir sammeln. Ich glaube, jetzt in den Wahlkämpfen haben wir ein paar gefunden, denn die medialen Berichte, die so rüberkommen und auch rübertröpfeln, sind da deutlich besser, als was vorher war. Also ich glaube, das wäre schon ein richtiger Weg, den man jetzt beschreiten muss. Und ein Bürger folgt kein Parteiprogramm, das liest er überhaupt gar nicht. Der liest das höchstens mal, wenn es eine Streitfrage gibt. Die Glaubwürdigkeit, auch vielleicht die Rotzfrechheit, mit der man wahrgenommen wird, wie man auftritt, kommt mehr an. Und da müssen wir tatsächlich mit Aktionen provozieren. Sonst kommen wir da nicht irgendwie ein Stück weiter. Wäre meine Idee. Und da würde ich vielleicht so zu diesem ganzen Komplex den Pub und dann den Parki hören wollen. Danke. Ja, danke schön. Gibt es denn dann Fragen an Patrick Breyer noch? Oder habe ich jetzt eine Frage von Bastian? Doch, also ich möchte ihm eine Frage stellen persönlich. Ja. Ne? Du hast ja gerade gefragt, Esmeralda und so. Warst du denn zufrieden, Patrick? Oder ja, Patrick, nicht Patrick, ne? Patrick, mit der Unterstützung des Bufos im Wahlkampf und auch von den Spitzenkandidaten und so weiter? Oder hättest du da erwartet, da doch ein bisschen mehr Support zu bekommen? Vielleicht habe ich ja auch da die Antwort verpasst, aber das würde mich ja jetzt doch interessieren. Im Übrigen, ich muss sagen, du hast meinen Respekt bekommen, dass du so viel Geld auch zurückbezahlt hast, das hätte ich auch gemacht, für die Staatskasse sozusagen, um da nicht höhere Diäten da abzukassieren, wie es andere Politiker gemacht haben. Ja, das war ja keine unerhebliche symbolische Summe um die 70.000 Euro, wenn ich das richtig gehört oder gelesen habe. Meinen vollen Respekt, also das hat ja doch eine soziale Linie, die auch bei vielen Leuten sicherlich doch angekommen ist. Und ich finde, die über 1%, ich glaube, da hast du dann doch auch ein positives Bild abgegeben. Ja, vielen Dank erstmal für deine Nachbemerkungen und auch an Sebastian, der vorhin ja auch in die Richtung was gesagt hat. Das war echt toll beim Wahlkampf diesmal, dass da echt Leute auf uns zugekommen sind, wenn wir irgendwo einen Infostand hatten und sagten, ach übrigens, ich wollte Ihnen mal sagen, hier das, dieses und jenes Aktion war toll, das fand ich super. Das haben die auch über andere Aktionen gesagt, die Sachen, die Wolfgang aufgeklärt hat im Untersuchungsausschuss zum Beispiel zu dem Kinderheim. Aber auch zu Sachen wie an der Polizeischule, wo wir den Skandal aufgedeckt haben, oder eben diese Diätengeschichte, die Chauffeurgeschichte. Also das ist schon angekommen, und zwar bei viel mehr als 1% der Leute. Und die haben da auch sich bedankt und Respekt gezeigt und die Umfragewerte bedauert. Aber du hast natürlich eine enorm abschreckende Wirkung von der sogenannten verschenkten Stimme. Und deswegen denke ich, haben wir auch Leute verloren, die eigentlich inhaltlich uns mit uns sympathisieren. Wir wissen ja, dass es etwa 12% der Schleswig-Holsteiner sind, die aber nicht in eine sozusagen verlorene Sache da investieren wollten. Und das kann man vielleicht auch zu dem sagen, was Bastian sagte, was die richtige Wahlkampfstrategie angeht. Ich finde auch, dass die Medienberichterstattung in dieser Wahl eigentlich nicht schlecht war. Also wir haben guten Raum eingeräumt bekommen. Wir konnten unsere Themen auch platzieren, rüberbringen. Nur war halt in jedem Medienbericht immer da gleich die Aussage, die Piraten sind chancenlos oder sie dürfen diesmal aus dem Landtag fliegen. Ja, also das war halt die Story, die die ganze Zeit erzählt wurde und die wir nicht durchbrechen konnten. Und ich glaube, wir hätten sie mit mehr Manpower vielleicht eher durchbrechen können. Und damit meine ich nicht den Bundesvorstand, war schön, dass das Packe hier zu Besuch war, sondern dass wir hier aus dem Land selber irgendwie mehr Leute brauchen. Deswegen bemühe ich mich auch intensiv, alle Leute, die jetzt sich an mich wenden und sich bedanken und so weiter, halt auch einzuladen und zu motivieren, mitzumachen, weil wir brauchen echt mehr Leute und auch neue Leute und neue Gesichter. Ja, und sicherlich auch aus anderen Ländern hätten wir noch mehr Unterstützung gebrauchen können, aber ich weiß natürlich auch, dass in NRW gleichzeitig die Wahl läuft und ganz viele da natürlich auch engagiert sind. Ja, deswegen will ich mich darüber gar nicht unbedingt beklagen. Es waren einzelne Leute da, das fand ich ganz toll, dass diese Unterstützung kam, aber wir waren halt echt wenig und hatten Probleme hier mit Plakate hängen und Infostände und so weiter. Waren nicht so präsent, wie wir das mit mehr Leuten gekonnt hätten. Aber ich glaube nicht, dass das der Schlüssel ist, sondern der eigentliche Grund ist halt tatsächlich die bundesweite Wahrnehmung, ne? Wie ich eingangs sagte. Ja, vielen Dank. So, jetzt habe ich Moni und Thomas am Mikro, weiß wieder nicht, wer zuerst da ist, würde aber gerne erst Moni lassen, wenn es recht ist. Ja, guten Abend. Wir sind ja in NRW im Moment sehr im Geschäft und ich würde gerne was dazu sagen, was Herr Patrick gerade gesagt hat. Das nehmen wir auch wahr im Moment, dass die Presse im Moment, ich sag mal, kippt. Wir haben relativ viel Presse, wir haben sehr positive Presse, aber es ist dieser freundliche Abgesang, wo wir im Moment fast der Meinung sind, es wäre besser, die würden uns auf uns draufkloppen, dann hätten wir was, wogegen wir angehen könnten. Ich frage mich tatsächlich, ob das nicht auch medientechnisch eine Strategie ist, uns jetzt freundlich, schulterklopfend loszuwerden. Also uns macht das Sorge. Und du hast es auch gerade erzählt, dass sie alle sagen, Mensch, die haben ja so tolle Arbeit geleistet und die sind alle so großartig, aber immer mit dem Satz dahinter, ja, und wie schade finden wir es, dass sie nächstes Mal nicht mehr dabei sind, was ich glaube einfach eine Strategie ist. Wir hatten teilweise Pressevertreter, die knallhart gesagt haben, bei Themen angeboten, ja, wenn das von einer anderen Partei käme, von FDP, würden wir es bringen, aber von euch Piraten ist das nicht relevant genug, ne? Und das ist natürlich schon krass, dass wir in diese Ecke gestellt werden, der Aussichtslosen oder der Sonstigen oder wie auch immer. Aber um das zu durchbrechen, brauchst du halt diese Story, die das durchbricht, vielleicht auch neue Personen. Also ich freue mich sehr über unser Spitzenteam zur Bundestagswahl und freue mich auch sehr, dass Anja zum Beispiel uns besuchen will in 2 Wochen. Und vielleicht können wir da auch eine neue Geschichte bauen. Jo. Dankeschön. Thomas? Ja, also mein Statement geht eigentlich gleich so in die richtige Richtung, was Patrick gerade angesprochen hat. Ich möchte mich aber erstmal wirklich nochmal für die ganz tolle Arbeit bedanken. Du hast, glaube ich, viele Piraten sehr, sehr stolz gemacht, du persönlich und auch die Fraktion in Schleswig-Holstein. Deshalb vorneweg erstmal ein dickes Dankeschön. Meine erste Frage wäre, ich hoffe doch, du bleibst uns erhalten. Da wäre meine Frage, ob du da weiterhin eher in Schleswig-Holstein aktiv sein möchtest oder ob da vielleicht auch die Niederlage eine Chance ist, dich im Bund vielleicht aktiver auch wiederzubekommen, wenn du jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit hast, weiß ich ja nicht. Und meine zweite Frage, die ich gleich hinterher schieben möchte, ist, ob vielleicht die Niederlage auch in andererlei Hinsicht eine Chance sein kann. Und zwar hast du ja gesagt, dass uns auch so ein bisschen die Story fehlt, dass ihr das auch im Wahlkampf gespürt habt seitens der Presse und so, ob das vielleicht nicht für uns auch eine Chance sein kann, mehr wieder so in Richtung NGO auch aktiv zu werden, also auch ein bisschen mehr Aktionismus zu zeigen. Also was mich persönlich so ein bisschen gestört hat, und das knüpft ein bisschen an das an, was die Moni gesagt hat, ich finde uns aktuell selber sehr, sehr weinerlich. Also ich finde, wir heulen viel rum, dass die Medien uns abschreiben und so weiter. Da wäre dann meine Frage, ob nicht dieses Loser-Image, was uns irgendwie gerade so ein bisschen anhaftet, ob das nicht vielleicht auch ein Stück weit selbst gegeben ist oder ob wir da nicht mit einem kämpferischen und positiverem Auftreten vielleicht auch hätten mehr bewirken können. Ja, vielen Dank, Thomas, und dann will ich auch den Dank zurückgeben an dich für dein Engagement. Ich glaube in der Tat, dass das jetzt natürlich eine Chance ist für mich, auch wieder mehr Zeit in die AG Datenschutz und meine Themenbeauftragung zu stecken, was ich da leider wegen des Fraktionsvorsitzes und Spitzenkandidatur da eben ziemlich schleifen lassen musste. Da kann ich in der Tat dann auch wieder mehr Zeit reinstecken. Und was die Strategie angeht, ja, man hört ja immer allenthalben Klagen darüber, dass wir uns irgendwie verzettelt hätten, zu weit von den Kernthemen entfernt, liest man immer wieder. Oder auch, dass wir früher frecher gewesen wären und provokanter. Und ja, klar, vielleicht ist das eine gute Anregung, ne? Man darf ja professionell auch nicht mit langweilig verwechseln. Jo, dankeschön. So, dann habe ich als nächsten Michael. Ja, ich möchte nochmal nachfragen, Patrick. Du hast thematisiert, dass wir hier etwas durchbrechen müssen. Frage, inwieweit wart ihr in den Social Media präsent aktiv? Ich weiß, dass ihr sehr wenige wart. Ich frage deswegen, weil aus meiner Sicht für uns im Moment in den nächsten Monaten eigentlich nur die Möglichkeit besteht, über die Social Media und in den sozialen Medien uns einfach Raum zu erobern, so dass auch bundesweite Presse dann nicht mehr an uns vorbeikommt. Und da ist unheimlich viel in Vorbereitung. Also Frage nochmal, welche Rolle konnte das bei euch im Wahlkampf spielen? Und siehst du hierin auch eine Chance für uns auf Bundesebene, wirklich in den nächsten Monaten uns Aufmerksamkeit zu erkämpfen? Ja, sehe ich, denn wenn du dir überlegst, wie wir vor 2011, 2012 dahin gekommen sind, war das ja durchaus aus dem Netz heraus. Gerade netzpolitisch hatten wir da eben auch die Meinungsführerschaft im Netz, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, Zensursula und so weiter. Wenn du dir anguckst, wie die AfD zum Beispiel das Netz einsetzt, die machen halt echt jeden Tag ein, zwei Sharepics mit irgendwelchen provokanten Aussagen, natürlich nationalistisch, rassistisch, aber diese Art und Weise, dass man sich halt laufend übers Netz auch zu aktuellen Themen äußert, und zwar nicht nur zu den eigenen Themen, sondern halt auch zu dem, was so die Mainstream-Presse da beschäftigt, die finde ich eigentlich gut. Wir haben es jetzt im Wahlkampf gegen Ende immerhin so hingekriegt, ich weiß nicht, in den letzten vier Wochen vielleicht, dass wir tatsächlich auch jeden Tag ein, zwei solcher Botschaften und Bilder rausgehauen haben. Hat vielleicht der eine oder andere von euch gesehen, diese Sharepics. Ich finde, die sehen ganz gut aus, die sehen ganz schick aus. Und wir schaffen das aus Schleswig-Holstein heraus jetzt nicht auf Dauer. Aber für den Bund wäre das natürlich toll, wenn man das hinkriegen könnte, übers Netz wirklich sich laufend auch zu aktuellen Themen halt in der Form, sei es auch nur in Form eines Satzes, mit einem schönen Bildchen dabei, zu äußern. Dankeschön. Ja, das hört sich ja schon fast an wie der Aufruf, doch bitte sich mal bei unserem Presse- und Social-Media-Team zu melden wegen Mitarbeit. Das wäre übrigens sehr schön. Ja, als nächsten habe ich Roni am Mikro. Vielen Dank. Ich hoffe, man versteht mich halbwegs. Ist das in Ordnung? Ja. Okay, vielen Dank. Ja, jetzt ist NRW im Wahlkampf, beziehungsweise nicht nur ab heute, beziehungsweise ab gestern, sondern jetzt eben auch schon einige Monate. Und ich greife jetzt ein paar Dinge davon mal auf, weil wir wollen ja irgendwie auch eine Nachbesprechung, oder es soll ja auch mal eine Nachbesprechung geben, einläuten. Also wir hatten auch im Dezember, beziehungsweise Entschuldigung, Ende November hatten wir uns mit einem Campaigner zusammengesetzt, wie man denn eine Kampagne macht. Und tatsächlich kamen wir dann eben auch auf viele dieser Dinge, was Patrick jetzt angesprochen hatte, zum Beispiel mit diesen Social-Media-Bildern und so weiter. Da haben wir uns auch professionelle Hilfe dazu geholt, um uns zu beraten. Also das macht uns keine Agentur oder so weiter, sondern um uns zu beraten, was machen wir falsch, was können wir verbessern. Und bei uns ist es jetzt gerade so, auch da kann natürlich viel mehr noch drüber laufen. Und auch eine Person macht quasi den gesamten Tag Twitter und Facebook. Das ist schon ziemlich krass. Das wird auch einprogrammiert, dass das alles ein bisschen getimed rüberkommt, aber eben zu aktuellen Ereignissen, zu aktuellen politischen Situationen gibt es da etwas eben. Und es gibt auch einen öffentlichen Kalender darüber, wo man dann sehen kann, welche Ereignisse zum Beispiel noch kommen. Also wenn der Chaos Computer Club irgendein Event macht, zum Beispiel die Easter Hack in Paderborn, dann haben wir dazu auch was bei Social Media gehabt. Im Endeffekt aber war bei uns in der Gruppe ein sehr schöner Gedanke, beziehungsweise hat das einen Umbruch geschaffen, als wir sagten, okay, ne, die Kommunikation über etwas kann schön ausfallen. Ja, also das beste Beispiel war eben, oh, guck mal ein Insekt oder oh, guck mal ein Schmetterling. Das liegt eigentlich auf der Hand, das ist sowas von klar, denn es ist nämlich die gleiche Nachricht anders ausgedrückt. Etwas anderes auch war, dass wenn der Wahlkampf anfängt, und das ist ja im Bund, dann gibt es keine Diskussion mehr über Politik, sondern es gibt nur noch das Kommunizieren über Politik. Das, was wir haben, müssen wir, ich nenne es jetzt mal verkaufen, das Wort wird ja nicht so gemocht, aber das muss eben nach draußen getragen werden. Es ist vollkommen egal, was, wenn wir uns im Mumble unterhalten oder in Gruppen sind. Also es geht ja vor allen Dingen immer intern, haben uns sehr viel Energie in der gesamten Partei damit verbrannt, nenne ich es mal, indem wir uns darüber unterhalten haben, ja, nee, das sehe ich ganz anders, das möchte ich ganz anders, aber nee, das müssen wir anders kommunizieren. Nee, es geht darum, einfach die Nachricht, die wir haben, rauszubringen. Und das Dritte ist eben auch, es gibt noch viel mehr Dinge, die wir hier versuchen einzuhalten. Das ist, wie gesagt, so ein schöner Baukasten, ein Kampagnenbaukasten, an dem wir uns versuchen zu halten. Das Dritte ist eben ein Lebensgefühl rüberbringen. Also vielleicht habt ihr auch den Wahlwerbespot von Michel Marsching, der Spitzenkandidat eben in NRW, auf unserer wundervollen Homepage gehört. Den kann ich auch gleich nochmal verlinken. Den habe ich mir persönlich mehrfach angehört, weil das ein Lebensgefühl rüberbringt. Man kriegt vielleicht, manche kriegen Gänsehaut, was auch immer, aber es bringt ein Lebensgefühl rüber. Man sagt, okay, da will ich dabei sein. Oder auch das Freibad-Video von Monika Pieper, was sie organisiert hat und auch eben mit den Campaignern zusammen organisiert hat. Auch das bringt eben ein Lebensgefühl mit. Wir hatten auch davor, Entschuldigung, wenn mein Redebeitrag ein bisschen lang ist, also ich bin da jetzt auch gleich zu Ende. Wir hatten auch davor ein Meinungsforschungsinstitut, hatten uns da die Meinung eingeholt und diese sagt, nein, ihr habt keinen schlechten Ruf, ihr habt gar keinen. Und die Leute haben uns nicht mehr wahrgenommen, sie sehen uns nicht mehr und da ist es natürlich total fatal bei einer Partei, die man eigentlich mit etwas Positivem verbinden würde, die nicht in Erscheinung tritt. Und das klingt so doof, es ist... Plakate da, Partei da. Plakate weg, Partei weg. Social Media da, Partei ist da. Und das sind tatsächlich sehr einfache Stellschrauben gewesen, durch die man dann wieder in das Angesicht der Bürgerinnen und Bürger treten kann, um dann zu sagen, okay, ja, wir sind noch da und ja, wir sind immer noch wählbar. Für viele war das tatsächlich dann ein großer Punkt und die sagen dann, okay, wir sind dabei. Ich glaube, die letzten Umfragen sind bei uns jetzt irgendwie so bei 2% gab es jetzt auch schon mal, oder bei anderen Umfrageinstituten steigt der sonstige Balken gerade stetig. Das freut uns und motiviert uns natürlich. Aber es gibt unglaublich viele kleine Stellschrauben, denen man drehen kann. Und es sind, es kann einen sehr großen Impact haben. Ja, vielen Dank. Übrigens, wenn es gar zu lang wird, pflege ich mich zu räuspern. Paki hat damit schon Erfahrung. Ich habe im Pad eine Wortmeldung von Michael Ebner und am Mikro danach dann die Skara. Kurzer Einwurf. Danke für Dennis für den langen Beitrag. Ich fand vieles, was du gesagt hast, sehr, sehr richtig. Ich habe gesehen, dass Michael Marsching im Mumble ist unter den Zuhörern und wenn Skara fertig ist und Michael fertig sind, dann würde ich mich freuen, wenn Michael dazu noch was sagen würde. Okay, gut. Michael? Eines der Probleme, die bislang nicht erwähnt worden sind, ist der Zeitfaktor. Wir haben noch nie bei einer Landtagswahl 5% erreicht, wenn wir nicht spätestens nach dem Plakatierungsstart einen eigenen Balken hatten. Das heißt, wir müssen in diese Geschichten, und das war jetzt bei den letzten Landtagswahlen halt unsere, in Anführungszeichen, Erleichterung, dass wir keine Unterschriften sammeln mussten, was uns dann aber im Gegenzug auch nicht gezwungen hat, auf die Straße zu gehen und schon sehr frühzeitig präsent zu sein. Und deswegen hat man eben zu dem spätesten Zeitpunkt, wo man das hätte noch drehen können, eben nicht den eigenen Balken, und damit war die Sache gelaufen. Ja, danke dafür. Skara. Guten Abend allerseits. Ein bisschen Kritik von mir, nicht speziell Schleswig-Holstein, aber generell, nachdem es gerade darum ging, dass wir sichtbar sein müssen. Ich habe eben über Twitter mit gewaltigen Entsetzen gehört, dass anscheinend viele von unserem offiziellen Account als Piratenpartei geblockt sind, und frage mich, wann sowas gemacht wird. Skara, wo kriegst du gerade durch? Bin ich schlecht zu hören? Ja, das hört sich irgendwie an, als ob du dich gerade in den Schlafsack mummelst oder so. Nein, aber ich hatte den Laptop tatsächlich auf der Decke stehen. Also sollte jetzt besser sein, jetzt steht er wieder auf festem Untergrund. Okay, dann mach mal weiter. Okay, was das heißt? Geile Geräusche. Das soll ich nochmal wiederholen. Mach mal von vorne. Okay. Thema Sichtbarkeit. Ich habe vorhin auf Twitter mitgekriegt, dass anscheinend nicht wenige Parteimitglieder und Ex-Parteimitglieder von unserem offiziellen Account als Piratenpartei geblockt sind. Und das zum Teil auch schon seit vielen Jahren. Wo ich mich frage, wenn ihr Sichtbarkeit wollt, warum blockt ihr dann Leute weg, sobald die kritische Kommentare auf Twitter schreiben? Eine Güte, die sind vielleicht nervig, das kann ich schon nachvollziehen, aber dann mutet man die, wenn man wirklich als Social Media Team nicht klarkommt damit. Aber bitte blockt doch die Leute nicht. Selbst wenn die uns kritisch verbreiten, die verbreiten uns. Da würde ich gerne was zu sagen, weil das Thema gerade im Social Media Team hochgepoppt ist. Wir haben eine unglaubliche Ressourcenüberlastung. Es sind teilweise nur ein oder zwei Leute, die den Social Media, alle Social Media Accounts bedienen, und es gibt einzelne Leute, die uns massiv angehen, und da ist irgendwann mal die Geduld bei einzelnen Leuten auch erreicht, dass die auf den falschen Knopf drücken. Das ist uns bewusst, ich habe das auch geklärt, auch mit der jeweiligen Person. Ich werde auch auf Ali und die Leute, die da geblockt worden sind, noch zugehen. Wir haben die wieder entblockt, das war einfach der Überlastung geschuldet, und ja, kommt vor, soll aber in der Zukunft nicht mehr vorkommen. Ja, ich lasse da auch unauffällige Hilfeschreie los. Sekunde, Danebot. Erstmal hat sich Paki jetzt gewünscht, dass Michelle doch mal was sagen möge. Michelle, wärst du denn so freundlich, ans Mikrofon zu kommen? Sonst mache ich einfach meine Redeliste weiter. Darf ich mich an der Stelle kurz verabschieden, weil ich, wie angekündigt, leider los muss, aber ich werde mir berichten lassen über den Ausgang eurer Runde. Und wenn ihr noch Fragen speziell an mich habt, könnt ihr natürlich auch gerne direkt fragen. Vielen Dank. Ja, lieber Patrick, vielen, vielen Dank. Ich habe dich heute Morgen ja kurz nur angeschrieben. Es ist ja alles relativ zackig gewesen, oder gestern Abend, oder wann das war. Ne? Von daher vielen, vielen Dank von meiner Seite oder von unserer Seite, dass du dir die Zeit genommen hast, dass das so funktioniert hat. Dankeschön. Vielen Dank für eure Unterstützung. Immer gerne. Danke, Patrick. Schönen Abend. Jo, dir einen schönen Abend von mir auch nochmal. Danke. So, danke. Nachdem Michelle wohl nicht ans Mikro kommt, machen wir jetzt mit Sven weiter, danach Alcadis. Doch, Michelle, erzähl. Ja, geht nicht viel zu erzählen. Ich sitze noch im Auto. Ich habe kurz angehalten jetzt. Ich bin auf dem Weg. Ich höre euch noch zu. Ich bin so in 10 Minuten, eine Viertelstunde zu Hause. Dann mache ich meinen Bumble an und dann kann ich gerne was sagen. Aber vom Auto aus ist es ein bisschen blöd. Ich höre euch einfach weiter zu. Alles klar. Dankeschön. Okay, Sven. Michael, ich verstehe nicht, was du mit dieser Aussage bezwecken wolltest, wenn wir nicht mindestens einen plakatierungsstarken Balken hatten. Hatten wir nicht in Berlin den ersten 4,5 Balken nach dem Plakatieren? Und das ist doch alles nicht zu vergleichen, die Halbphase, wenn wir die ganze Zeit Umfragen, die über 5% waren, auf Bundesebene, auf allen Ebenen. Das ist doch kein Maßstab. Wir sind letztlich in anderen Maßstäben jetzt. In Berlin die erste Umfrage nach der Plakatierung war so knapp über 3% oder mit der erste eigene Balken. Ich weiß nicht, ob wir diesem Thema jetzt besonders viel Raum einräumen sollten, aber kurz gefasst die Aussage, wir sollten deutlich vorm eigentlichen Wahlkampf schon mit massiver Präsenz auf die Straße kommen, sonst wird das einfach nichts. Ja, womit wir wieder bei dem Problem mit den Leuten wären. Alkadis. Ja, ich wollte einmal kurz auf das eingehen, was Paki gesagt hat zum Social Media Team. Ich habe dir eine DM zu dem Thema geschrieben, wenn du mal reinguckst per Gelegenheit. Jo, mache ich. Und zu dem, was Michael gesagt hat, Niedersachsen hat die nächste Landtagswahl, bei der wir auch sammeln müssen. Ich möchte da frühzeitig jetzt schon mal anfangen, den Werbeblock zu rühren. Wir haben am 6. Januar Landtagswahlen, das klingt noch weit hin. Aber wir müssen unsere 2000 Unterschriften sammeln. Wir werden jetzt bald anfangen. Wir haben am Wochenende die Liste aufgestellt und da können wir ja auch jede Unterstützung gebrauchen. Ja, da werden wir dann auch mal die Werbetrommel rühren, so in den Landesverbänden, denke ich. Kurze Rückmeldung, Alkadis. Jo. Da du mich ja gefragt hast, ist ja nichts Geheimes, ob wir Unterstützung brauchen. Ja, wir brauchen Unterstützung in allen sozialen Medienkanälen und wer uns gerne unterstützen möchte in der Redaktion oder im Social-Media-Team, sei es als Lektor oder Poster auf den unterschiedlichsten Kanälen, der möge uns gerne besuchen in der nächsten Pressesitzung nächsten Montag um 20 Uhr hier im Mumble NRW. Wir freuen uns. Wir freuen uns riesig, wir sind überlastet. Wir haben jetzt mit dem Relaunch eine Riesenarbeit stemmen müssen, diesmal von der Unterstützung der beiden Landtagswahlkämpfe abgesehen. Und jetzt haben wir einen Bundestagswahlkampf, der vor uns steht, wo wir mindestens 5 bis 10 Leute bräuchten, um diese Überlastung auszugleichen. Zudem wird es eine neue Ausschreibung geben, weil eine unserer Redaktionsbeauftragten uns die Beauftragung zurückgegeben hat, aus persönlichen Gründen. Das heißt, wer Lust hat, uns redaktionell, also Redaktionsleitung zu machen, der möge sich bitte beim Bufo dafür bewerben. Ja, meine Damen und Herren, Sie hörten den Werbeblock sehr zu Recht. Danegut. Ja, es geht mir nochmal ums Blocken auf Twitter. Also ich selber mache das auch. Ich sehe da Leute, die sich als Ex-Piraten ausgeben, was vielleicht auch sind, die in meinen Augen zu einer Deppenparade gehören oder die irgendwelche Neurosen haben. Und ich möchte die nicht, dass die auf meinem Rücken austoben und deshalb blocke ich die. Ich lese deren Scheiß nicht und die können mich nicht lesen. Und das ist gut so. Ich glaube, dass wir das auch als Piratenpartei tun können. Das muss man sich natürlich überlegen. Nicht jeder kritische Beitrag sollte zum Blog führen, aber die Leute, die da permanent wirklich nur Scheiße schreiben, die kann man ruhig blocken. Die sollen ihre Neurosen austoben auf Twitter, das können sie, daran hindern wir sie ja nicht. Bloß wir kriegen das halt nicht mehr mit als Piraten und die können dann sich andere suchen, auf deren Rücken sie das machen. Solange sie halt nicht immer in eine Therapie gehen oder sonst irgendwas Sinnvolles tun. Okay, dann danke ich für dieses Statement. Puh. Gegenrede. Auf Privataccounts kannst du jeden Deppen blocken, wie du lustig bist. Wenn man aber als Funktionsträger der Partei auftritt oder gar mit dem Account der Piratenpartei, dann muss man sich etwas weniger persönlich verhalten, weil man den ganzen Laden repräsentiert. Und das heißt auch, nötigenfalls entweder Deppen zu ertragen oder wie man dafür hält, gegebenenfalls gepflegt zu ignorieren, aber nicht blocken oder sich selber zu desavouieren, indem man da blöde Replies schreibt. Bitte Leute, Funktion und Privates trennen. Kurz, danke. Kurze Rückmeldung dazu, Fu. Wir haben eigentlich auch eine Policy dazu. Also wir haben einen Text dazu aufgesetzt, der auch vom Redaktionsteam abgenommen wurde, wo wir sagen, dass also wirklich nur im Fall von krass rassistischen, sexistischen, menschenverachtenden Statements auf Twitter oder anderen sozialen Medien wirklich geblockt wird. Also wenn es in irgendeiner Form strafrechtlich relevant wird, melden wir das auch der Polizei. Aber finde ich auch völlig. Wie gesagt, es kann immer mal sein, dass einzelne Leute, die unsere Accounts bedienen, einfach menschlich reagieren und dann auf den Taste drücken. Wenn dann die Meldung kommt, so wie in dem Fall jetzt mit Ali Colon, dann reagieren wir natürlich sofort. Ich habe mir heute die Timeline von Ali durchgeguckt. habe mit der zuständigen Redakteurin Kontakt aufgenommen. Die hat jetzt erstmal eine Pause gemacht, weil ihr das einfach zu nahe gegangen ist und gut ist. Und der ist jetzt entlockt. Genau, finde ich beides völlig richtig. Manchmal verstehe ich auch, dass einzelne Menschen da die Hutschnur platzt. Und da muss man ihnen auch eine Pause geben, dass sie sich da einkriegen können. Menschen sind Menschen, aber als Partei müssen wir professioneller auftreten. Und ich bin froh, dass das sich eingetütet ist. Danke. Ja, wir gehen damit halt auch transparent um. Also wenn sowas reingespielt wird und wir das mitbekommen, dann diskutieren wir das offen im Team. Und da kann jeder auch seine Meinung sagen, genauso wie heute Abend hier. Und dann entscheiden wir das auch im Team. Ja, ich sage in solchen Fällen ja immer, Mute tut gut, ne? Erst Moni, dann Roni. Ich bin nicht dran, glaube ich. Roni, warst du zuerst? Ja, ich war tatsächlich, glaube ich, zuerst. Ich hätte jetzt auch den Moni. Aber ich fand den Reim sehr geil. Erst Moni, dann Roni. Ja, ne, ich auch. Moni müssen wir uns merken. Yes. Also ich will hier gar nicht aufs Blocken eingehen und so weiter. Mit wird kein Wahlkampf gemacht und das ist auch keine Diskussion meiner Meinung jetzt eben großwürdig. Was ich vorhin noch anmerken wollte, eines der wichtigsten Dinge, und ich glaube, Moni, hau mich nicht zu sehr, aber ich glaube, da hätten wir auch ein bisschen bei uns mehr noch drauf Wert legen müssen. Man muss sich Milestones setzen im Wahlkampf. Wir haben uns Ende November, Anfang Dezember Milestones gesetzt und auch dort in unterschiedlichen Treffen, in realen Treffen tatsächlich auch immer wieder gesagt und vergegenwärtigt, wie weit sind wir, ist das erreichbar. Das sind unterschiedliche Milestones, können wir sagen. Aber das Wichtigste ist, dass diese messbar sind. Das sind zum Beispiel, es müssen Spenden sein. Oder zum Beispiel können da Spenden sein. Es können Prozente sein. Es können aufgehängte Plakate sein, was auch immer. Aber es müssen sogenannte Erfolgsmilestones sein, die messbar sind und ob man diese erreicht hat. Weil Milestones sind unglaublich wichtig dabei, zu sagen, wir können nachjustieren oder eben nicht, weil vieles andere, was eben nicht messbar oder quantifizierbar ist, ist ein Bauchgefühl. Und dann fängt eine Diskussion wieder an, wo dann der eine sagt, nee, ich habe das aber ganz anders gesehen. Kurze Anmerkung dazu. Wir hatten als erstes gesagt, wir machen ein Spendenziel, jeden Monat 10.000 Euro. Und auch da, ja, einen die eigene Nase fassen, das haben wir jetzt in den letzten 2 Monaten aus den Augen verloren, weil dann doch sehr viel Organisatorisches zu tun war. Aber da muss ich dazu sagen, im allerersten Monat haben wir 26.000 Euro tatsächlich an reinen Geldspenden eingenommen. Und das freut uns natürlich als Partei sehr, denn das hat den Wahlkampf sehr groß unterstützt. Und solche Dinge lassen sich und sollten eben auch in jedem Wahlkampf da sein, auf jeden Fall diese Milestones. Und dann aber auch ganz klar sagen, okay, Kollege, du hast deine Milestones nicht erreicht. Entweder machst du es jetzt oder das macht jemand anderes. Ja, danke schön. Moni. Ja, du hast recht, Roni, das haben wir gemacht und das war auch richtig und wichtig. Und wir haben das ja auch tatsächlich gemacht und gesagt, pass mal auf, du hast deine Milestones nicht erreicht. Wir ersetzen dich. Das ist bitter. Das wird im Bundestagswahlkampf sicherlich auch passieren. Aber das ist richtig, dann auch zu sagen, wir brauchen irgendjemand, der das kann. Da muss man einfach auch manchmal schwere Entscheidungen treffen. Auch das, glaube ich, wird in dem Bundestagswahlkampf an der einen oder anderen Stelle sicherlich schwierig, aber notwendig sein. Ich finde es nochmal wichtig zu sagen, dass jeder weiß, dass wir den Zug gerade bauen, auf dem wir sitzen. Also Wahlkampf ist immer, du gestaltest eigentlich den Zug, mit dem du fährst, weil der Zug ist nicht fertig, sondern es entwickeln sich ständig neue Situationen, wo du unheimlich schnell reagieren musst, wo halt wir brauchen eine Truppe von maximal 5, 6 Leuten, die Entscheidungen treffen, die Entscheidungen auch in einer halben Stunde treffen. Das sind alles so Sachen, die würde ich gerne nach dem NRW Wahlkampf gerne auch nochmal hier im Mumble sagen, was jetzt so meine Erfahrungen sind, die ich mitnehme. Was ich aber jetzt nochmal hier für uns als Plattform einfach nutzen möchte. Wir haben gerade über Social Media gesprochen und Social Media ist das wichtigste Standbein, was wir haben und das ist ja auch gerade so gesagt worden. Ich kann euch nur alle bitten und hier sind irgendwie über 50 Leute und wir haben diesen NRW-Account und da kommen täglich Tweets raus. und auf Facebook ist was los. Wenn alle die, die hier sitzen, schon mal sagen würden, pass mal auf, ich gehe jeden Tag nächste Woche einmal eben auf Twitter oder und, egal, auf Facebook und retweete das alles und like das alles, dann kriegen wir einfach eine enorme Reichweite. Und das ist eigentlich nicht so richtig viel Arbeit. Und deshalb möchte ich euch tatsächlich bitten, helft uns in NRW, macht das einfach, die offiziellen Tweets hier aus dem NRW-Wahlkampf-Account. Das ist tatsächlich etwas, wo jeder helfen kann, ohne dass er in Zug steigen muss und am Infostand helfen muss. Das ist auch egal, aus welchem Bundesland. Aber wenn wir das schaffen, also ich spreche hier von Kampagnenfähigkeit, die ich eigentlich nicht sehe in unserer Partei, weil ich frage mich manchmal, was ist eigentlich uns wichtiger? Ist es dem Einzelnen wichtiger, Recht zu haben, oder ist es uns wichtiger, Erfolg zu haben? Und wenn wir klar haben, dass wir eigentlich Erfolg haben wollen, und dann gehe ich auch mal eine Sache mit, die ich vielleicht nicht so toll finde, ne? Also ich habe das gehört bei unserem Claim Smartgerecht, dass Leute sagten auf dem BPT, ich gehe nicht mit dem Schild nach draußen, weil ich das doof finde. Ich finde auch total viele Dinge doof, aber wenn sie entschieden sind, dann ziehe ich das einfach mit durch, egal wie ich das finde, weil das für uns ist. Und ich glaube, da ist noch eine Menge Luft nach oben, wo wir sagen können, ich gehe auch mal einen Weg mit, den ich vielleicht, naja, zumindest nicht ganz so toll finde. Und ich fände es total super, wenn ihr nächste Woche zeigen würdet, wir gehen den Weg in NRW jetzt einfach mal mit. Ja, danke schön, Moni. Ja, Sebastian, ich würde an und für sich gerne den André vorziehen. Wir haben nämlich nicht mehr so lange und du warst heute schon. Ist das in Ordnung? Ich wollte jetzt eigentlich was auf Moni nur kurz nochmal nachfragen, ob man auch sonst irgendwie helfen kann, weil wenn ich was retweete, dann lesen das dann auch wieder nur Piraten, das bleibt in der Filterbubble. Kann man euch sonst irgendwie Social Media mäßig oder so helfen? Moni? Sorry, ich habe das akustisch nicht so richtig gut verstanden. Wie man sonst helfen kann? Kann man online sonst irgendwie helfen, weil wenn ich das retweete, bleibt halt in der Piratenfilterbubble. Nein, bleibt es nicht. Also ich sag mal, ne, wir bewerben ja Dinge auf Facebook und die Menge der Retweets macht schon auch aus, welche Reichweite du bekommst. Also das ist einfach nicht wahr. Also ich bin jetzt hier nicht so ein Social Media Experte, aber hier unsere Truppe in Social Media sagt einfach, das ist völlig egal. Es geht um die Anzahl der Retweets, wie viel Reichweite du hast, wenn wir das halt auch bewerben und in andere Gruppen schießen. Das ist nicht verschwendet, das, wenn ihr das macht. Das ist super. Gerade dazu wollte ich was sagen, und zwar auf Facebook haben viel mehr Reichweite als bei Twitter wegen der Filterblase. Aber irgendwie postet niemand auf Facebook, nur ich. Ja, grundsätzlich kommt dir das nur so vor. Ich habe manchmal allerdings bei mir auch den Eindruck. Nein, es posten sogar ziemlich viele Leute auf Facebook. Und mir kommt eigentlich auch immer relativ viel von den Piraten vor die Nase. Also von daher doch, es macht die Runde. Okay. Ich möchte vielleicht gerade mal die Gelegenheit ergreifen, nochmal einen kleinen Bogen zurück zu Schleswig-Holstein zu schlagen. Deswegen ist ja auch Michael da, den ich ebenfalls anschrieb, weil Michael, du hast relativ zeitnah 5 Thesen aufgestellt, die du online gestellt hast. Und wenn ich mir die so grob anschaue, sind ja da auch eigentlich Aussagen drin, die Patrick Breyer vorhin auch schon erwähnte. Also gerade die dritte, wo du sagst, dass die, man wählt ein Image und oder Köpfe oder schmeckt oder nicht. Wie siehst du das im Verhältnis zu der Geschichte? Im Verhältnis zu welcher Geschichte? Zur Landtaswahl jetzt. Also deine Thesen basieren ja auf der letzten Landtaswahl jetzt, nehme ich an. Ne? Ja, natürlich. Und es ist leider so, dass die Arbeit der Fraktion die wenigsten wohl wahrgenommen haben, die wenigsten auch interessiert haben. Diejenigen unter euch, die schon einmal vor den Piraten irgendwo bei Wahlen teilgenommen haben, können sich mal selbstkritisch fragen, haben sie schon einmal damals irgendwie nachrecherchiert, wie sich die Fraktionen dann vorher verhalten haben? Ich glaube nicht. Das heißt, es ist zwar ehrenvoll und schön, dass was dort Patrick und sein Team gemacht haben, aber es hat uns bei dieser Wahl jetzt wenig bis gar nicht geholfen. Wenn wir anschauen, 2012 und diesen Hype, den halte ich zu weiten Teilen für einen Marina-Weißband-Hype, die halt in den Medien, gerade im Fernsehen, unheimlich sympathisch rüberkam, sehr eloquent. Und wir haben ja auch eine zeitliche Korrelation mit den Piraten, ging es dann wieder runter, als die nicht mehr in vorderster Reihe gestanden ist. Ich schließe daraus, wir sollten jetzt schauen, wen könnten wir mit ähnlichen oder vielleicht auch mit ganz anderen Eigenschaften finden, den wir in die erste Reihe stellen, auch wieder so interessant ist, dass er irgendwo in Sendungen eingeladen wird, über den in der Presse berichtet wird, jetzt nicht nur im Rahmen von der Wahlberichterstattung, sondern so, die wir da auch längerfristig aufbauen können. Dankeschön, Michael. Ja, damit wären wir tatsächlich schon am Ende der Sendung. Es ist jetzt 22.03 Uhr. Ich beende hier jetzt erstmal den offiziellen Teil und damit eben auch die Aufnahme. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen auf dem Podium Anwesenden. Noch sind Michael, Paki und Carsten da. Und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Bis denne. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.